Trotzdem scheint es unmöglich zu sein, die Weiterverbreitung von Fake News einzudämmen. Da spielt es wohl keine Rolle, wie sehr sich die Journalisten darum bemühen, korrekt und wahrheitsgetreu zu berichten. Da ist was dran, denn die andere Seite der Medaille ist das virale Leben der Fake News in den sozialen Medien. Und da herrschen offensichtlich ganz andere Regeln. Abgesehen von den individuellen Internet-Trollen, die eine gewisse persönliche Befriedigung aus emotionalen Provokationen oder sogar Shitstorm-Beiträgen ziehen, verfügen selbst Experten für Online-Marketing heute über diverse Instrumente, die die Manipulation der öffentlichen Meinung sehr einfach machen. Die wohl bekanntesten sind die Social Bots, also programmierte Software-Roboter, die menschliches Handeln in den sozialen Netzwerken simulieren. Die Bots können mittlerweile texten, retweeten, liken, aktiv auf Kommentare reagieren oder sogar chatten. Für den normalen Internetnutzer sind diese automatisierten Beiträge auf den ersten Blick nicht von denen anderer Gesprächspartner zu unterscheiden. Somit können die Bots die Meinungsbildung in politischen und sozialen Fragen durch gezielte Desinformation entscheidend beeinflussen. Ist das als eine Weiterentwicklung der berühmten Trollfabriken zu verstehen? Tatsächlich sind die Trollfabriken immer noch ganz aktiv. Besonders stark zu spüren sind ihre Aktivitäten, wenn, wo auch immer, wichtige politische Entscheidungen anstehen. Im Gegensatz zu den Bots ist ihr Einfluss aber auch für Experten nur schwer nachzuweisen. Was anfangs für den Einzeluser oft wie eine spielerische Anwendung wirkt, wie zum Beispiel die Fake-App, mit der man die sogenannten Deepfakes erstellen kann, also Bilder oder Videos mit manipulierten Gesichtern oder Stimmen, kann im Ernstfall auch zu politischen Zwecken missbraucht werden. Das lässt ja nicht gerade hoffen, was die Zukunft einer der Wahrheit verpflichteten Berichterstattung angeht. Jedenfalls bedanke ich mich für dieses interessante Gespräch. Von meinen Hörern verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge in einem Monat.